Wir stecken in einer großen Wirtschaftskrise und die bringt einen auch auf die Frage, die fast immer rein männlichen Unternehmensführung. Welchen Anteil haben die eigentlich an dieser Krise? Ist die Finanzkrise vielleicht männlich? Hätten Frauen an den Unternehmensspitzen die Karre auch so an die Wand gefahren? Sind Frauen vielleicht die besseren Bosse? Das war schon das Thema in unserem Gespräch in dieser Stunde. Und jetzt möchte ich gern Sie fragen, nach Ihren Erfahrungen, was meinen Sie? Sind Frauen die besseren Chefs? Können Sie Unternehmen besser führen? Sagen Sie uns Ihre Meinung dazu unter der Telefonnummer 00800 22 54 22 54. Nochmal die Nummer 00800 22 54 22 54. Sind Frauen die besseren Chefs? Das möchte ich gern von Ihnen wissen. Aus Stuttgart ruft uns Valentin Funk an. Was ist denn Ihre Meinung zu dieser Frage, Herr Funk? Ja, hallo. Ich bin da etwas skeptisch, vor allem die Thesen oder die Prämissen, die vorhin aufgestellt wurden. Ich glaube eher, dass diese Krise verursacht wurde dadurch, dass ein gewisser Typ eben und dieses risikofreudige, dieser wenig weitschauende Typ Mensch bevorzugt wird. Und ich ist wahrscheinlich schon so, dass dieser Typ heute eher durch Männer verkörpert wird. Aber ich würde das jetzt nicht primär ans Geschlecht binden. Da bin ich doch auch zu sehr der feministischen Theorie verfallen, in Anführungsstrichen, dass dass eben Geschlecht und die Rolle des Geschlechts zu trennen sind. Also Sie meinen, Frauen würden in ähnlicher Position als Unternehmenschefin zum Beispiel ähnliche Entscheidungen treffen, wie ein Mann sie an dieser Stelle trifft? Also in diesem System denke ich schon. Also der Kapitalismus führt einfach zu solchen Situationen, dass eben kurzfristige Entscheidungen für eben, also der Aufsichtsrat, das war ja die Frage, der wird ja vom Kapital zum Teil geleitet, zum Teil auch von den Mitarbeitern. Also es gibt ja einen Anteil der Mitarbeitervertretung oder Mitarbeiterinnenvertretung. Und wenn da sozusagen, da sind andere Ziele umzusetzen, nämlich die Rendite zu schaffen. Und ich wüsste nicht, warum da sozusagen das Geschlecht eine andere Situation bringt. Dennoch finde ich diesen Ansatz, durch eine Quote andere Leute und sozusagen Systeme aufzubrechen, das hat ja die Dame vorher sehr klar gemacht, dass eben Seilschaften durchbrochen werden können durch vielleicht eben Geschlechtertausch oder durch Austausch der Leute. Noch kurz als Kommentar zwischendurch, in Norwegen gibt es diese Quote schon, 40% der Vorstände müssen weiblich sein, Klammer zu. Ja. Das finde ich eben interessant. Also ich würde das eher sogar so sagen, dass es vielleicht sinnvoller wäre, zumindest den Arbeitnehmeranteil, den repräsentativ nach dessen Verteilung. Also wenn eben im Betrieb 90% Frauen arbeiten, würde ich sagen, der mindestens der Arbeitnehmeranteil sollte, also der Aufsichtsräte sollte 90% betragen, dass da eben auch eine richtige Vertretung stattfindet, weil das ist durchaus ein Problem. Ich frage mich schon, warum so wenig Unternehmer Frauen sind. Wir haben ja immerhin mehr als die Hälfte Frauen in diesem Land. Herr Funk, ich danke Ihnen für diese Idee und für Ihren Anruf. Ich gehe weiter zu Malte Schröder aus Hamburg. Was sagen Sie zu unserer Frage? Sind Frauen die besseren Chefs, Herr Schröder? Ja, der Finanzgau ist männlich. Rein männlich. Warum? Und so, die haben Männer gemacht und keine Frauen. Und Sie sind sicher Frauen? Bei der Bank, als Zocker, also als Broker und so weiter, das sind alles Frauen gewesen, alles Männer gewesen. Und Sie meinen, Frauen würden an dieser Stelle andere Entscheidungen treffen? Ja, ich glaube, wenn Frauen zum Beispiel, es gibt ja noch Länder, die übrig geblieben sind, wo das Erbrecht bei den Frauen liegt, da ist ja auch weniger Gewalt und so weiter. Da gibt es noch ein paar Länder, die übergeblieben sind, vom Matriarchat, Patriarchat, ne? Malte Schröder aus Hamburg. Die südlichen Länder, die hängen ja sowieso alle hinten an. Malte Schröder ist der Meinung, Frauen sind die besseren Chefinnen. Wir wollen Werner König aus Goslar fragen. Was meinen Sie zu dieser Frage? Sind Frauen die besseren Bosse, bessere Unternehmerinnen, Herr König? Wenn es dazu einen empirischen Beleg gäbe, dann wüssten wir das ja wahrscheinlich schon lange. Es gibt ihn aber nicht. Von daher ist das erstmal eine Behauptung, vielleicht eine Hoffnung. Vielleicht haben Sie Erfahrungen damit gemacht, Herr König, mit Chefinnen? Ich habe in meiner Berufstätigkeit mit über mehr als 10 Jahre mit Dutzenden von Frauen und Männern in Leitungspositionen Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrung sagt mir, es gibt zwischen Können und Versagen, zwischen Überforderung und Peter-Prinzip im Aufstieg keine feststellbaren geschlechtsspezifischen Begründungen. Es gibt Einzelpersonen, die Männer oder Frauen sind, die handeln oder es nicht können oder es nicht lernen. Aber geschlechtsspezifisch ist das in Führungspositionen nach meiner beruflichen Erfahrung nicht. Sagt Werner König aus Goslar. Vielen Dank für Ihren Anruf. Jetzt hatten wir bisher nur Männer, aber jetzt Gabriele Scherenkopf aus Halle an der Saale. Was sagen Sie, Frau Scherenkopf, zu unserer Frage? Sind Frauen die besseren Chefs, Chefinnen? Ja, Sie haben natürlich die Frage auch sehr provokant gestellt, ne? Und ich selbst aus meiner Erfahrung, ich bin auch Unternehmensberaterin und ich lerne auch Frauen in Führungspositionen kennen, vorwiegend allerdings im Mittelstand. Und ich kann sagen, meine Erfahrung sagt, dass überall dort, wo, sag mal, eigentlich Eigenschaften, die man meistens den Frauen nachsagt, wie zum Beispiel Fürsorglichkeit, Umsichtigkeit, nicht so viel Risikobereitschaft, da muss ich meinem Vorvorredner auch recht geben, überall, wo das zum Tragen kommt, habe ich das Gefühl, das hat schon eine andere Qualität und es würde unserer Wirtschaft gut tun, wenn Frauen mit diesen, ja, so den typisch weiblichen Eigenschaften da mehr Verantwortung übernehmen würden. Danke Ihnen für den Anruf, Gabriele Scherenkopf aus Halle an der Saale. Aus Nürtingen ruft uns Erhard Bayer an. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Erfahrungen mit Chefin? Haben Sie positive, negative Erfahrungen, Herr Bayer? Sind Frauen die besseren Chefs? Meine Erfahrung, ich rufe aus Maudein, vielleicht ist es nicht ganz optimal, aber meine Erfahrung ist durchaus positiv. Ich bin auch im beratenden Bereich tätig und komme relativ viel im mittelständischen Bereich ins Sport rein. Und ich muss sagen, durchaus positiv. Auch in Bereichen, wo eigentlich typisch Männer vertreten sind, im metallverarbeitenden Bereich, dann kann eine Frau sehr positiv Ausstrahlung haben. Herr Bayer, wir verstehen Sie wirklich in der Tat sehr schlecht, deswegen halte ich es kurz. Danke Ihnen fürs Anrufen. Eine Anruferin könnten wir noch schaffen, Heidi Nemetschek aus Gerichtshain. Was sagen Sie zu unserer Frage? Sind Frauen die besseren Chefs, Frau Nemetschek? Also ich würde es erst einmal generell nicht pauschalisieren. Also so einfach kann man sich die Dinge vielleicht nicht machen. Aber wenn man mal berücksichtigt, dass zwischen Männern und Frauen ja, was ja wissenschaftlich festgestellt ist, doch erhebliche Unterschiede da sind. Das sehen wir allein mal, wenn wir das Fahrverhalten eines Mannes beurteilen und das einer Frau, sieht man ja, dass auch hier dieser Jagdtrieb, der dem Mann ja irgendwo immer noch anhaftet, was uns Frauen ja im Großziehen der Sippe auch anhaftet, dass da einfach ein risikobereiteres Handeln da ist. Es wird einfach, wenn man etwas will, muss es durchgesetzt werden und man bedenkt das Ende nicht. Und man ist auch nicht bereit, gerne als Mann über Risiken zu diskutieren. Das liegt Frauen doch schon etwas eher. Frauen sind da sicherlich auch durch das Großziehen der Kinder, Erhalten der Sippe etwas umsichtiger, will ich vielleicht mal sagen. Vielen Dank an Sie, Heidi Nemetschek aus Gerichtshain. Und vielen Dank an Sie alle fürs Anrufen, fürs Mitmachen, fürs Zuhören hier bei unserer Debatte zum Thema Sind Frauen die besseren Chefs? Unser Thema in der nächsten Stunde. Wir werden über einen Top-Agenten des Westens in der Zeit des Kalten Krieges reden, über den Polen Richard Kuklinski, der eine ganz entscheidende Rolle im Kalten Krieg gespielt hat.